Allein. Ein rührender Anblick. Plötzlich hielt es inne, erstarrte schuldbewusst und eine große Frau tauchte am hellen Fenster auf. Ende der Szene. An meinem hellen Fenster tauchte ein Mann auf. Nicht allzu groß. Unglaublich blaue Highlander-Augen. Ein gefährliches, pausbäckiges Gesicht, das einem Viehauktionator hätte gehören können. Er war Kriminalinspektor und hörte auf den Namen Wardlow. Ein paar winzige Fragen, Mr. Maxim. Das beruhigt mich. Ach. Ja, ich hatte nämlich auch nur ein paar winzige Antworten. Na, wir werden sehen, wir werden sehen. Also, ich nehme an, Sie haben gleich telefoniert, nachdem Sie in die Wohnung kamen? So ist es. Ich höre Sie erklären, dass die Tote Ihnen total unbekannt sei. Ich habe sie noch nie im Leben gesehen. Erstaunlich. Nicht wahr? Und doch hatte sie einen Wohnungsschlüssel. Muss sie wohl gehabt haben. Ja, hatte sie. Um wie viel Uhr verließen Sie die Wohnung, Herr Dörr, Mr. Maxson? Gar nicht. Ich wohne nicht in dieser Wohnung. Mhm. An der Eingangstür befindet sich ein Messingschild, das klar besagt, J. Maxson. Ich heiße John Maxson und meine Frau zufälligerweise Julia. Ihre Frau und Sie leben nicht zusammen? Erraten. Geschieden? Nein. Getrennt? Nein. Sie leben einfach nicht zusammen. So ist es. Und seit wann datiert dieser unglückliche Stand der Dinge? Seit ungefähr 7 Jahren. Sehr unschön. Sehr, sehr unschön. Also Sie leben nicht hier, Mr. Maxson? Nein. Wo leben Sie denn? Rue Champollion, Nummer 11, Paris, Römisch 5. Bisschen weit zu Fuß, wenn Sie den letzten Bus verpassen. Noch dazu streckenweise über Wasser. Eben. Wie lange leben Sie schon in Paris? Seit etwas über 5 Jahren. Sie sind beruflich tätig dort? Ja. Und auf welchem Gebiet, wenn ich fragen darf? Ich bin Mitarbeiter und Übersetzer eines großen amerikanischen Verlages. Sie haben sicherlich einen Pass bei sich. Sicherlich. Darf ich mal? Ja. Schön. Ja, danke schön. Im Rechnen sind Sie weniger begabt, Mr. Maxson. Bin ich? Sie sind seit 4 Jahren und 10 Monaten in Frankreich. Ah, ja? Pässe sind jeweils 5 Jahre gültig. Mhm. Was wollen Sie damit sagen, Inspektor? Ich wollte Ihnen nur vorschlagen, sich um die Verlängerung zu kümmern, solange Sie hier sind. Das werde ich machen. Und was brachte Sie dazu, Ihr Exil zu verlassen? Das Unschöne, das Sie soeben zu zitieren beliebten. Wusste Ihre Frau, dass Sie kommen? Nein. Sie haben Ihr Kommen also nicht angekündigt, wie? Nein. Und warum nicht? Weil meine Frau sich geweigert hätte, mich zu sehen. War sie böse auf Sie? So verstand ich's. Hatte sie Gründe? Wo fängt man an mit Gründen bei derartigem Inspektor? Waren Sie böse auf Ihre Frau, Mr. Maxson? Eine Zeit lang, ja. Dann entschloss ich mich, keinen Beruf daraus zu machen. Sie sagen also, das tote Mädchen im Schlafzimmer ist Ihnen unbekannt. Total. Wir werden Sie um eine offizielle Aussage bitten müssen. Ich komme morgen früh bei Ihnen vorbei, wenn das recht ist. Sie werden verstehen, dass ich mich auch mit Ihrer Frau unterhalten muss. Natürlich. Wenn Sie sie vor mir sehen sollten. Sage ich es ihr. Ja. Wo sind Sie erreichbar? Hier. Naja, das müssen Sie selber wissen. Inspektor, ich muss mich auch mit meiner Frau unterhalten. Wo könnte ich sinnvoller warten als hier? Tja. Ich weiß noch nicht, ob ich hier übernachte, aber morgen bin ich auf jeden Fall wieder da. Wenn Sie freien Zugang haben wollen, hinterlege ich Ihnen gerne meine Schlüssel an einem Platz, den meine Frau und ich hier immer benutzen. Das Mädchen hat einen Schlüssel, Sie haben einen Schlüssel. Wer weiß, wie viele einen Schlüssel haben. Übrigens, das Mädchen daneben an... Ja? War es das, was ich vermute? Wenn Sie eine Überdosis von Schlaftabletten vermuten, ja. Ich zeigte ihm, wo ich den Schlüssel hinterlegen würde und schließlich zog er ab und seine Mannen mit ihm. Und ich blieb sitzen auf der karierten Frage, wie nur in 2 Jahrhunderten die verwegenen Highland-Freischärler zu Polizisten degenerieren konnten. Die Wohnung war still wie ein Grab, was sie temporär ja auch gewesen war. Und ich bedurfte tröstenden Zuspruchs. Also ging ich wieder telefonwärts. Hallo? Ich bin's, Johnny. Hast du schon geschlafen, Helen? Nein, ich habe gelesen im Bett. Ich muss dich sprechen. Was ist passiert, Johnny? Ich weiß es auch nicht, was verrückt ist. Nicht Julia? Nein, nein, nicht Julia. Ich spreche lieber nicht am Telefon darüber. Dann komm hierher. Ach, wenn du an einem Automaten vorbeikommst, nimm ein paar Zigaretten mit. Mhm. Filter? Ja, bitte. Bis gleich. Sie war angezogen, als sie mir öffnete. Haar aus der Stirn zurückgekämmt. Sie hatte ein fantastisch geschnittenes Gesicht und sah aus in dem Licht wie 35. Statt doppelt so viel plus. Tee stand parat, den ich mehr als nötig hatte. Und ich klagte mein Leid und wartete. Und wie sah das arme Kind aus? Dunkle Haare, ganz hübsch, schätzungsweise 1,60 groß, schlank. Um die 20, vielleicht sogar jünger. Eines dieser Kunst- oder Schauspielschulgesichter. Fällt dir jemand ein? Nein. Ich verstehe das Ganze nicht, Johnny. Willkommen an Bord. Na und jetzt? Ob es uns gefällt oder nicht, ich bin überflüssig. Oh nein. Das ist doch wahr. Du bittest mich, Julia zu suchen, und ich sage, geh zur Polizei. Du erklärst, du willst nichts wissen von der Polizei und was passiert? Ein Mädchen begeht Selbstmord in Julias Wohnung. Ja, ich weiß doch gar nichts von diesem Mädchen. Nun nimm doch mal deinen Verstand zusammen, Helen. Das Mädchen hatte einen Schlüssel zu der Wohnung. Also kennt Julia sie. Also will die Polizei mit Julia sprechen. Also sucht die Polizei Julia. Also wird Julia gefunden werden. Also. Was soll ich dann auch? Irgendetwas ist hier nicht ganz koscher. Und ich habe das verdammte Gefühl, dass ich nur benutzt werde. Ach, das ist doch Unsinn. Also gut, Helen. Ich habe es dir versprochen. Aber das war, bevor das Mädchen gefunden wurde. Und schon stecke ich tiefer in der Sache, als ich hier wollte. Schon habe ich die Polizei belogen. Was hast du ihnen denn gesagt? Dass ich gekommen bin, um mit Julia über eine Scheidung zu reden. Nur um Zeit zu gewinnen. Ich wollte dir erst Bescheid sagen. Sie wissen nicht, dass Julia verschwunden ist? Nein. Na, ich sage es Ihnen auch nicht, wenn Sie kommen. Und warum nicht? Warum nicht? Weil ich möchte, dass du sie findest. Ich möchte, dass du sie findest. Hör mal, Helen. Du hast doch keinen Happy-End-Komplex, oder? Ach, Johnny, bitte. Der Film läuft nämlich nicht bei mir. Ich gebe es dir schriftlich, Helen. Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss. Johnny, du hast versprochen, dass du mir eine Woche opferst. Du hast noch nie ein Versprechen gebrochen, das du mir gegeben hast. Alle anderen ja, aber du nie. Ich halte mein Versprechen, wenn du mir eine Frage beantwortest. Also keine Bedingungen, bitte, Johnny. Ich stelle die Frage sowieso. Was ist denn Wahrheit mit Sarah passiert? Sarah? Ja, mit Sarah. Deiner Enkeltochter. Meiner Tochter.